Anoint you! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Als die Corona-Krise über uns hereinbrach, da wurde schnell klar, in der Pandemie sind die Altenheime besonders gefährliche Orte. Dass in Altenheimen Menschen leben, bei denen die Wahrscheinlichkeit ungleich höher ist, an einer Corona-Erkrankung zu sterben, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, das Coronavirus verbreitet sich in den Altenheimen besonders gut, weil hier zahlreiche Menschen auf engem Raum zusammenleben. Schlechte Bezahlung und schlechte Arbeitsbedingungen im Bereich der Pflege sind ebenfalls Teil gesellschaftlicher Bedingungen, unter denen sich Krankheiten verbreiten. Die Corona-Pandemie trifft also beide besonders hart, Mitarbeiterinnen in der Pflege, die Pandemiebedingungen durch ihre Arbeitskraft ausgleichen müssen, und Alte, die in ihren sozialen Kontakten noch weiter beschränkt werden als ohnehin schon. Während für die PflegearbeiterInnen immerhin geklatscht wurde, schwacher Trost, hatten die Alten selbst in der Pandemie kaum eine Lobby. Sich diese Umstände zu vergegenwärtigen muss auch heißen, sich klarzumachen, dass die meisten Altenheime auch schon vor der Corona-Pandemie keine menschlich schönen Orte waren. Und es kann weitergehend gefragt werden, welche Rolle spielt das Alter in unserer Gesellschaft? Mit welchen Wertungen und Projektionen wird das Alter überhaupt bedacht? Und was hat das mit Kapitalismus zu tun? Diesen Fragen soll in der folgenden Stunde nachgegangen werden. Zu Wort kommen werden hauptsächlich die Soziologin Silke van Dijk und der kritische Sozialwissenschaftler Andreas Stückler. Das Telefon wird das zentrale Hilfsmittel sein. Dadurch wird es unvermeidbar sein, dass Hintergrundrauschen zu vernehmen sein wird und manches Wort akustisch undeutlich verklingt. Das Telefon ist ebenso ein alterndes Medium wie das Radio. Stell dir vor, dass dein Gehör dich verlässt. Stell dir vor, dass dein Gehör dich verlässt. Stell dir vor, dass dein Gehör dich verlässt. Spitzt die Ohren. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Wer über das Alter und über das Altern nachdenken möchte, der findet einen ganzen sozialwissenschaftlichen Forschungszweig vor. Die Alters- bzw. Alternsforschung oder Gerontologie. Andreas Stückler geht es um eine kritische Theorie des Alterns, das heißt auch um eine immanente Kritik der Gerontologie. Was ich auch sehr schnell mitgekriegt habe, war, dass die Altersforschung, also die Gerontologie, ein extrem positivistisches Feld ist. Also ich meine, das gilt für viele wissenschaftliche Bereiche, aber doch in der Altersforschung erschien mir das doch sehr, sehr extrem ausgeprägt zu sein. Also positivistisch im Sinne von, dass dort Forschung betrieben wird mit Kategorien, die eigentlich nie in ihrer gesellschaftlichen Bedingtheit hinterfragt werden. Und auch wenn es mittlerweile gang und gäbe ist, im gerontologischen Mainstream von einer sozialen Konstruktion des Alters auch zu sprechen, also dass es so gesellschaftlich bedingt ist. Aber ist sozusagen, was die ganzen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wie wir alt werden, das ist auf einem sehr oberflächlichen Niveau. Und das Ganze auch eingebettet in eine sehr anwendungsorientierte Konzeption von Forschung. Also die Gerontologie versteht sich ja auch irgendwie als eine Art Lobbywissenschaft für die Belange älterer Menschen. Und das heißt, worum es da eigentlich nie geht, sind größere gesellschaftliche Zusammenhänge. Speziell auf dem deutschen Raum ist es ja auch so, und das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es so als eine kritische Altersforschung eigentlich bis vor wenigen Jahren, jetzt zumindest im deutschsprachigen Raum eigentlich, das gibt es eigentlich erst seit wenigen Jahren. Wobei es da auch wieder so ist, dass die sehr stark durch poststrukturalistische Theorien und postmoderne Theorien geprägt ist. Da geht es auch wiederum sehr wenig um gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge. Also da habe ich auch sehr schnell gemerkt, da gibt's was zu tun für mich, weil ich mich schon immer darum bemüht habe, auch irgendwie auch kapitalismuskritische Theorie zu betreiben. Alter ist eine soziale Kategorie. Immer wieder erscheinen uns im Alltagsbewusstsein soziale Kategorien als überhistorisch, als quasi natürlich. Alt werden und damit verbundene Zuschreibungen existieren, weil Menschen eben alt werden. Klar ist, schon immer sind Menschen alt geworden, schon immer haben sich Menschen über das Altwerden Gedanken gemacht. Das heißt aber keinesfalls, dass das Alter schon immer als eine eigenständige, in sich abgeschlossene Lebensphase wahrgenommen wurde. Eine Lebensphase, die durch einen distinkten Bruch vom bisherigen Leben abgetrennt ist. Ähnlich verhält es sich etwa mit der Jugend als einer Zwischenphase, die sich zwischen Kindheit und Erwachsenenalter schiebt. War die Jugend im 19. Jahrhundert noch ein Privileg bürgerlicher Schichten, verallgemeinerte sie sich als besondere Lebensphase erst im Zuge des 20. Jahrhunderts. Ähnliches trifft auch auf das Alter zu, so Silke van Dijk. Den ersten Blick immer erstmal ein bisschen überraschend für Leute, ne? Auch das Sprechen von der Erfindung der Kindheit, ne? Die ja auch eher im frühen 19. Jahrhundert verortet wird, weil natürlich hat es immer aus heutiger Sicht betrachtet Kinder oder auch Jugendliche oder alte Menschen gegeben. Die Frage ist aber, ob es die mit diesen Lebensphasen verbundenen Rollen und ein kollektives Denken über diese Rollen gegeben hat. Und das ist mit dem Alter tatsächlich ganz ähnlich wie mit der Kindheit und der Jugend. Und insofern können wir auch in Anführungsstrichen vielleicht nicht von der Erfindung, aber der Institutionalisierung des Alters als Lebensphase sprechen. Und hier spielt tatsächlich die sozialpolitische Entwicklung eine ganz große Rolle. Es war tatsächlich das erstmals Ende des 19. Jahrhunderts mit Einführung der Invaliditäts- und Alterssicherung, die noch auf sehr niedrigem Niveau war und erst ab dem 70. Lebensjahr gezahlt wurde. Das haben damals nur überhaupt ein Viertel der Leute erreicht. Also die Lebenserwartung war eigentlich viel niedriger. Aber die Idee, die dahinter stand, war, dass man zum ersten Mal auf die Idee gekommen ist, dass das Alter quasi eine sozialpolitisch zu regulierende, überhaupt so etwas wie eine kollektive Lebensphase ist und nicht nur ein individuelles Schicksal. Und von daher könnte man sagen, ist das Alter als Lebensphase tatsächlich relativ neuen Datums. Und hier hat sich aber, das ist vielleicht nochmal ein oder anders zum Beispiel als bei Kindheit und Jugend. Bei der Jugend können wir sagen, die Jugend ist immer länger geworden durch längere Ausbildungswege. Und beim Alter spielt natürlich eine große Rolle, dass wir eine Revolution der Lebenserwartung haben, ne? Also in den letzten 150 Jahren hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung verdoppelt. Und umgekehrt ist es dann wiederum auch diejenigen, die alt werden. Es werden immer mehr Menschen hochaltrig. Tatsächlich ist es in der Gerontologie auch eigentlich ein Allgemeingut, dass sowas wie eine chronologisch distinkte Lebensphase des Alters eigentlich erst existiert, seit es den Ruhestand gibt. Also seit alte Menschen aus der Arbeit ausgegliedert sind. Da gibt es in der Gerontologie ist eines der bekanntesten Konzepte dazu, der Begriff des institutionalisierten Lebenslaufs von Martin Kohli, der im Prinzip genau das besagt, dass eigentlich mit der Ausgliederung alter Menschen aus der Arbeit und der Institutionalisierung des Ruhestands oder vielleicht noch basaler gesagt, dass mit der Lohnarbeit sozusagen eigentlich erst zunächst einmal eine Dreiteilung des Lebens stattfindet. Mittlerweile ist das schon mehr aufgeweicht. Aber sozusagen der klassische institutionalisierte Lebenslauf ist sozusagen eine Phase der Ausbildung für den Beruf, sozusagen Kindheit und die Jugend. Dann sozusagen das Arbeitsleben, das dann gemeinhin als mittleres Alter oder Erwachsenenalter sehr unspezifisch definiert wird. Und sozusagen mit dem Eintritt in den Ruhestand beginnt eigentlich erst das Alter. Und das gibt es eigentlich erst seit es Kapitalismus gibt, weil es das eben erst gibt, seit es Lohnarbeit gibt. Und in der Tat ist das, wie gesagt, soweit einmal Allgemeingut in der gerontologischen Theorie. Interessanterweise spielt sozusagen diese historische Bedingtheit einer chronologisch distinkten, eigenständigen Lebensphase des Alters überhaupt keine Rolle mehr, sobald es Gerontologen um die Kritik an Altersdiskriminierung geht. Also da ist es zwar mittlerweile auch so Mainstream, dass es sowas wie eine soziale Konstruktion des Alters gibt, die auch sozusagen mit dem Ruhestand in die Welt gekommen ist, aber sozusagen diese Perspektive bezieht sich wiederum nicht auf diese Vorstellung einer chronologischen Lebensordnung, die sozusagen um die Arbeit zentriert ist, darauf sozusagen, das fällt aus dieser Perspektive schon wieder hinaus. Und das ist schon ein interessanter Widerspruch, finde ich. Weil du allgemein historische Prozesse angesprochen hast, wie sich sozusagen das Alter konstituiert, kommt natürlich zur Lohnarbeit und zur Ausgliederung der Alters der Arbeit, die sich wiederum im Ruhestand institutionalisiert hat, kommt natürlich auch noch sehr wesentlich hinzu, dass es ja eine größere Masse älterer Menschen ja auch erst gibt seit Kapitalismus, gibt es eigentlich erst seit dem späten 19. Jahrhundert, ist ja auch die Lebenserwartung stark angestiegen. Vorher war die Sterblichkeit irrsinnig hoch, auch die Lebensbedingungen im früheren kapitalistischen, also im Frühkapitalismus noch waren ja grausig mit extrem niedriger Lebenserwartung auch. Und eigentlich ändert sich das erst im Laufe des 19. Jahrhunderts. Also es war noch Ende des 19. Jahrhunderts, waren, glaube ich, im Deutschen Reich damals die durchschnittliche Lebenserwartung bei unter 40 Jahren jedenfalls. Und Anfang des 20. Jahrhunderts in Österreich auch bei knapp über 40 Jahren. Wo man natürlich auch bedenken muss, dass die Kindersterblichkeit damals natürlich auch noch wesentlich höher war. Also wenn man die herausrechnet, wurde man Anfang des 20. Jahrhunderts dann auch schon so um die 60. Aber was sozusagen immer noch ein extremer Unterschied ist zu heute, wo die durchschnittliche Lebenserwartung jetzt bei ungefähr 80 Jahren liegt. Also auch diese Steigerung der Lebenserwartung ist etwas historisch sehr Spezifisches, das auch erst mit dem Industriekapitalismus entstanden ist. Das würde ich sagen, sind so die zwei wesentlichen. Man könnte noch ein paar andere Faktoren finden. Also in der Literatur findet man manchmal auch, dass das Alter auch sozusagen auch dadurch als Kategorie auch irgendwie in die Welt kommt, dass sowas wie eine Pflegephase entsteht. Das hat auch wieder zu tun mit der Entwicklung der Lebenserwartung, dass die steigt, was ja auch zusammenhängt mit Fortschritten im Bereich der Medizin und der Bekämpfung von Krankheiten. Weil sozusagen vorher in früheren historischen Phasen sind Menschen ja entweder gar nicht so alt geworden, um jemals pflegebedürftig zu werden, oder sie sind schon deshalb nicht pflegebedürftig geworden, weil der Tod sehr rasch zugeschlagen hat bei bestimmten Krankheiten und so. Also dass man bestimmte Krankheiten wie Herzinfarkte oder sowas überlebt und dann möglicherweise pflegebedürftig ist für einen längeren Zeitraum, das ist auch erst eine sehr späte Entwicklung. Also das könnte man allenfalls als einen dritten Faktor auch dazu ziehen, dass eigentlich sowas wie Pflegebedürftigkeit, das ja auch sehr stark konnotiert ist mit Alter, dass es das auch erst gibt, seit es die moderne Gesellschaft gibt. Aber wesentlich meines Erachtens ist in jedem Fall die Entwicklung der Lohnarbeit und diese Herausbildung dieses institutionalisierten Lebenslaufs, mit dem auch sowas wie eine Kategorie Alter erst entsteht. Der Kapitalismus unterwirft den ganzen Lebensprozess der Gesellschaft unter die Anforderungen der Akkumulation von Kapital. Und er gruppiert alle Lebensbereiche der übergroßen Mehrzahl der Menschen um die Lohnarbeit herum. Im selben Zuge wie Lohnarbeit und Freizeit, Öffentlichkeit und Privatsphäre, Produktion und Konsum voneinander geschieden werden, tritt auch das Alter als eine eigenständige Lebensphase hervor. Innerhalb des institutionalisierten Lebenslaufes werden die Phase von Sozialisierung und Ausbildung, die Phase der Erwerbsfähigkeit und die Phase des Ruhestands voneinander geschieden. Das Alter erscheint nun am Ende des Lebens vor allem als ein Mangel. Das Alter fällt aus der Lohnarbeit heraus. Das Alter erscheint uns als das andere. Also eigentlich kann man ganz vergleichbar auch zu anderen dualen Hierarchien, die wir haben, Mann, Frau, Natur, Kultur, kann man auch bei Jung, Alt sehen, dass es eben nicht einfach nur eine Gegenüberstellung ist, sondern dass in diesem Duopol, könnte man sagen, eine Hierarchie verankert ist. Und beim Alter ist die Hierarchie ganz ähnlich wie bei diesen anderen Gegensätzen, dass das Alter an der Norm des Nichtalters gemessen wird und ausgehend von dieser Norm auch eine Abwertung erfährt. Also ältere Menschen sind dann in dieser Diktion langsamer, weniger kreativ, körperlich eingeschränkter, also immer sozusagen ein Verlust gegenüber der Norm des Nichtalters oder der jüngeren Lebensjahre. Tatsächlich finden wir hier dann wiederum auch, wie wir das zum Beispiel auch aus den Geschlechterverhältnissen kennen, auch spezifische Aufwertungen, die aber häufig die Abwertung mittragen. Bei den Geschlechterverhältnissen war das immer sozusagen der Ausweis, dass Frauen eben besonders sorgend, besonders warm und so weiter sind. Und interessanterweise stellen wir manchmal ähnliche Attribute beim Alter fest. Ne? Also wenn dann festgestellt wird, sie sind nicht mehr so innovativ, nicht mehr so konkurrenzfähig, nicht mehr so schnell, dann wird aber gerne gesagt, ja, weil sie sind sehr loyal und sie sind sehr erfahren und sie legen mehr Wert auf Kooperation. Und das ist ganz interessant, dass sich hier auch solche Würdigungen widerspiegeln, wie wir sie aus den Geschlechterverhältnissen kennen, die aber oft zugleich irgendwie auch doch eine Abwertung sind. Und beim Alter ist vielleicht nochmal das Besondere zu betonen, dass wir hier ein bisschen eine Dreiwertigkeit haben. Man könnte sagen, es gibt Jugend und das Alter. Und sowohl Kindheit und Jugend als auch Alter sind in irgendeiner Weise alterskodiert. In diesen Lebensphasen spielt es eine ganz große Rolle, wie alt jemand ist. Und dazwischen spannt sich eine Lebensphase auf, für die wir eigentlich noch nicht mal einen richtigen Namen haben. Weil Erwachsenenleben trifft es nicht, sind doch ältere Menschen auch erwachsen. Mittleres Leben klingt total sperrig und das ist aber Ausdruck von etwas. Das zeigt nämlich, dass diese Lebensphase als vermeintlich alterslose oder nicht altersspezifische gilt. Und es ist gewisser Hinsicht, und das sehen wir auch zum Beispiel in der Forschung, in ganz vielen Theorien oder Ansätzen, dass die eigentlich immer von einem erwachsenen, alterslosen Subjekt ausgehen. Und von dieser Norm weicht das Alter natürlich immer ab. Und in dem Sinne deswegen auch die Formulierung, das Alter als anderes, weil es immer mit einem in Anführungsstrichen normalen, nicht alten Erwachsenenleben konfrontiert wird. Und damit, darin liegt natürlich ein ganz grundsätzliches Othering, wie Sie es genannt haben. Nicht immer erscheint in unserer Gesellschaft das Alter als negativ besetzt. Aber auch noch in den positiven Altersbildern tritt das Alter als das andere hervor. Zahlreiche positive Konnotationen des Alters verweisen zudem auf gesellschaftliche Ungleichheiten. So sind Vorstellungen etwa von Altersweisheit nicht selten mit jenen von Einfluss, Macht und Wohlstand verbunden. In der Klassengesellschaft altert es sich nicht gleich. Viele der positiven Altersbilder oder es gibt ja manchmal auch so total aufgeladene, hochaltrige Personen, die starke Fokussierung auf Helmut Schmidt als den großen alten Staatsmann in Deutschland war immer so ein Beispiel. Und wenn man sich diese Figuren vor Augen führt und auch positive Altersbilder, die mit ihnen verknüpft werden, dann sind das genau diese Fragen von Weisheit, von Erfahrung, die den Jüngeren weitergegeben werden. Und da muss man ganz klar sagen, dass das eine Klassenkomponente hat, dass es hier auch häufig um Menschen mit viel Bildungskapital, mit hohen Statuspositionen geht, die auch natürlich im Alter von diesem Status profitieren und auch im Alter über diesen Status geachtet werden. Das ist für Menschen, die jetzt über diese Form politischer Erfahrung oder intellektueller Kapazität qua einer ganz normalen, in Anführungsstrichen jetzt Biografie, verfügen, viel weniger der Fall. Also deswegen kommt man schnell dahin, dass es ganz, ganz eng mit Klassenlage und in vielen Fällen auch mit Geschlecht verbunden ist, wenn es so um diese ganz großen, bewunderten, hochaltrigen Figuren geht. Und der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, ist eben total zentral und ich würde auch sagen, eigentlich eines der größten Tabus, wenn es um das Thema Alter und Altern geht, dass nämlich nicht nur die Lebenslagen der Menschen im Alter, also Stichwort Altersarmut, sich hochgradig unterscheiden und auch soziale Ungleichheiten hier häufig nochmal potenzieren im Alter, sondern dass das Leben selbst, also die Länge des Lebens, höchst ungleich ist. Im Englischen gibt es den schönen Begriff Vital Inequality, wir haben da gar nicht ein deutsches Pendant für. Aber man muss sich einfach nochmal ganz klar vor Augen führen und das wird in den ganzen Debatten um demografischen Wandel und zunehmende Hochaltrigkeit fast nie thematisiert, dass der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen den 20% jetzt am Einkommen gemessen, die am meisten verdienen bei den Männern und den 20%, die am wenigsten verdienen, beträgt der Unterschied fast 10 Jahre. Das ist weit mehr sind fast 15% des Lebens, das heißt die reine Lebenszeit. Und damit ist eine zweite Klassenspezifik verbunden, nämlich eine radikale Umverteilung von unten nach oben. Denn die früh sterbenden Geringverdienenden finanzieren mit ihren Beiträgen in die Rentenversicherung natürlich dann auch die Renten derjenigen, die sie um mehr als 10 Jahre überleben. Und das ist eine ganz, ganz starke Umverteilung, die dann quasi die Ungleichheit nochmal potenziert. Wer nicht reich ist, hat eine geringere Lebenserwartung. Wer nicht reich ist, aber alt wird, ist von Altersarmut betroffen. Altersarmut ist hingegen überdurchschnittlich weiblich. Das Alter hat eine geschlechtliche Dimension. Nicht zufällig haben wir es in der Vorstellung vom erfahrenen weisen Staatslenker mit einem Mann zu tun und auf der anderen Seite mit der alten, einfühlsamen Frau, die Kindern zugewandt ist. Das sind häufig unterschiedliche Aufwertungen, ne? Ob sie eher quasi an der Kompetenz und Erfahrung ansetzen oder eher an so einer Form der weniger fachlichen Kompetenz als der Wärme und Zugewandtheit im höheren Alter. Das spielt eine total große Rolle. Ich glaube, dass insgesamt, worauf Feministinnen in unterschiedlichen Kontexten hingewiesen haben, dass insgesamt zu wenig Berücksichtigung bislang gefunden hat, wenn es um negative Altersstereotype geht, nämlich die Frage, inwiefern die sehr, sehr negative Bewertung des Alters, gerade in der Hochaltrigkeit, auch was damit zu tun hat, dass es mehrheitlich ein weibliches Alter ist. Wir können das, also schon Susan Sontag hat in den frühen 70er Jahren einen Beitrag geschrieben mit dem Titel The Double Standard of Aging, also der doppelte Standard des Alterns, und unterscheidet hier ganz stark geschlechtsspezifisch, weil sie sagt, für die Männer gibt es quasi nach den mittleren Lebensjahren noch die positiv gerahmte Figur des angegrauten, aber erfahrenen älteren Mannes, der qua Reife und Kompetenz überzeugt. Und sie macht damals den starken Punkt, dass es eine korrespondierendere Rolle für Frauen im höheren Alter eigentlich nicht gibt. Und es gibt ganz viele eben auch sprachliche Untersuchungen, die zeigen, dass Alternsprozesse geschlechtsspezifisch zum Beispiel bei Männern als Reifen und bei Frauen als Verblühen gefasst werden. Und das spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und es gibt tatsächlich, muss man auch die Frage stellen, wenn jetzt zum Beispiel in schlecht ausgestatteten Pflegeheimen zu 95% Männer und nicht Frauen leben würden, wäre es möglicherweise auch so, dass dem Thema der Versorgung und der Betreuung des höchsten Alters vielleicht auch eine andere Aufmerksamkeit zukommen würde. Ihre jugendliche Schönheit zu verlieren, ist für Frauen oft gleichbedeutend mit der Drohung, ihre Weiblichkeit überhaupt zu verlieren. Nicht zufällig steht für Frauen ein ganzer Marktsektor an Anti-Aging-Produkten zur Verfügung. Diejenigen Frauen, die nicht korrigierend und verschönernd in das eigene Altern eingreifen, gelten als nachlässig oder verwahrlost. Bereits die ersten Krähenfüße um die Augen sind für viele Frauen ein Signal, auf ein aufwendiges Set von Camouflage- und Faltenbekämpfungstechniken zurückzugreifen. Dem fortschreitenden Schlaffwerden der Gesichtshaut möglichst effektiv entgegenzuwirken, ist ein Gebot der Weiblichkeit. Auch wenn ähnliche Produkte zunehmend auch für Männer beworben werden, stellen Falten und graue Haare für sie nicht gleichbedeutend einen Verlust der aktiven Männlichkeit dar. Bei Männern liegt der Fokus im Allgemeinen weniger auf ästhetischen Aspekten als vielmehr auf solchen der physischen Funktionalität. Und das heißt allzu oft sexuelle Potenz. Die erektile Dysfunktion ist ein Problem, dem mit einem ganzen Arsenal an Potenzmitteln abgeholfen werden soll. An den Bildern des Alters treten geschlechtliche Zuschreibungen besonders markant hervor. Ein Hinweis darauf, dass eine kritische Theorie des Alterns nicht ohne feministische Kritik zu haben ist. Das ist eigentlich eine Theorie, eine kapitalismuskritische Theorie des modernen Geschlechterverhältnisses. Und im Wesentlichen besagt diese Theorie, dass sozusagen Kapitalismus eine Gesellschaftsform ist, die einerseits sozusagen wesentlich auf einer Verwertung, einer geldförmigen Verwertung von Arbeit beruht, mit dem ganzen damit zusammenhängenden Kapitalverwertungslogiken, dass das aber zugleich nicht das einzige Prinzip ist, sondern dass Kapitalismus auch angewiesen ist auf Tätigkeiten und Leistungen, die sozusagen in der Kapitalverwertungslogik nicht aufgehen. Und die werden sozusagen im Kapitalismus an Frauen delegiert, also sind Kinderbetreuung, Erziehung, Pflege und so weiter, also alles Dinge, wo man ja auch heutzutage sehr gut sieht, wie wenig die eigentlich vermittelbar sind in dieser Kapitalverwertungslogik. Also dort, wo sie professionalisiert sind, in der Altenpflege beispielsweise, konfligieren ja auch sehr, sehr unterschiedliche Aspekte und Werte eigentlich sozusagen. Also eine hohe Pflegequalität auf der einen Seite, auf der anderen Seite Zeit- und Kosteneffizienz und so weiter. Also gerade das sind nicht zufällig Bereiche, wo es starke Konflikte auch gibt, weil das Tätigkeiten sind, die sozusagen da nicht aufgehen. Meine Überlegung dann, also es hat dann sozusagen aus dieser Rezeption, dieser Theorie heraus, dass das moderne Geschlechterverhältnis und sozusagen diese Abspaltung des weiblichen und weiblich kodierter Tätigkeiten, wie Roswitha Scholz das nennt, dass das sehr viel mit Kapitalismus zu tun hat. Und das war bei mir dann sozusagen die Überlegung, ob nicht für das Alter etwas sehr Ähnliches dafür gilt. Also sozusagen das Alter, das konstituiert sich ja auch, das ist eigentlich allgemein gut, Allgemeinwissen, das ist jedem unmittelbar einsichtig. Die soziale Stellung alter Menschen besteht auch wesentlich darin, dass sie aus der Arbeit ausgegliedert werden. Also da ist sozusagen die Arbeit sozusagen als ein wesentliches Strukturprinzip auch des Kapitalismus und alte Menschen fallen da sozusagen da heraus und werden nicht zufällig auch vor diesem Hintergrund auch oft abgewertet, dass sie unproduktiv sind, dass sie der Gesellschaft zur Last fallen, weil sie gesellschaftlich erhalten werden müssen und so weiter. Und das war so eine Grundüberlegung, in der Richtung irgendwie was zu machen. Das Altern als distinkte Lebensphase ist eng verbunden mit dem Aufkommen des Ruhestands, das heißt mit dem Herausfallen aus der Lohnarbeit. Ab einem bestimmten Punkt in der Entwicklung des Kapitalismus schöpft das Kapital nicht mehr einfach nur Profite aus Arbeitsbereichen ab, die an sich vorkapitalistisch organisiert sind. Stattdessen werden die Arbeitsbereiche selbst mit dem Hinblick auf die Profitmaximierung organisiert. Marx nennt dies den Übergang von der formellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital hin zur reellen Subsumption der Arbeit unter das Kapital. In einem parallelen Prozess entsteht das, was Foucault Biopolitik nennt, Abstimmung der Menschenakkumulation mit der Kapitalakkumulation. Die Bevölkerung und ihre Reproduktion gerät in den Blick staatlichen Handelns. Die Vitalität der Bevölkerung, ergo ihre Verwertbarkeit, soll gefördert werden. Am Beginn all dessen steht die ursprüngliche Akkumulation, die gewaltvolle Enteignung der einfachen Produzenten von ihren Subsistenzmitteln. Und mit ihr die Institution des Arbeits- und Zuchthauses, in dem die Arbeitsdisziplin eingeübt, vielmehr eingeprügelt werden soll. In die Arbeits- und Zuchthäuser gesperrt finden sich die Unproduktiven wieder, Arme, Bettler, Vagabunden, Wahnsinnige und Alte. Erst im Laufe der Zeit wird die Verwahrung dieser Untergruppen in verschiedene Sektoren gegliedert. Es entstehen das Gefängnis, die Psychiatrie, die Krankenhäuser und das Altenheim. Seine Wurzeln hat das Altenheim dabei im Militärwesen. Zuerst wurden alte und invalide Soldaten des frühneuzeitlichen stehenden Heeres in eigens dafür vorgesehenen Häusern untergebracht. In Bezug auf Altenheime von einer Kasernierung zu sprechen, ist historisch durchaus gerechtfertigt. Im Altenheim findet eine gesonderte Lokalisierung des Alters statt, die örtliche Dimension dessen, was Andreas Stückler nennt, die Dissoziation des Alters. Meine Beobachtung ist, dass der Umgang mit dem Alter, den wir pflegen, schon auch in gewisser Weise darin besteht, dass wir uns sozusagen vom Alter noch dissoziieren. Also in der Gerontologie wird das immer wieder festgestellt, dass die Leute zwar ganz gerne alt werden, aber niemand will alt sein. Also es gibt ja sozusagen auch in unserer Charakter- und Persönlichkeitsstruktur offenbar so einen Drang, sich vom Alter zu dissoziieren. Und von daher war das ein Begriff, den ich irgendwie ganz gut gefunden habe, dass der irgendwie passt. Die Dissoziation des Alters, also ich habe jetzt da schon angespielt auf eine bestimmte sozialpsychologische Dimension eigentlich, der Dissoziation des Alters. Was ich unter Dissoziation des Alters verstehe, ist zunächst, weil wir ja vorher von diesen Herausfallengehalten aus der Arbeit auch gesprochen haben, muss man vielleicht auch dazu sagen, dass ich das eben gerade nicht so verstanden wissen will, im Sinne einer quasi eines altmarxistischen Basisüberbaumodells, dass sozusagen das Alter und auch der gesellschaftliche Status des Alters sich sozusagen nicht mehr aus der Ökonomie ableitet, sondern die Dissoziation des Alters ist sehr viel umfassender. Also es ist ein Begriff, der eben dieses Herausfallen der Alten auf allen gesellschaftlichen Ebenen eigentlich versucht zu bezeichnen und zu theoretisieren. Das ist eben auf einer materiell-ökonomischen Ebene, ist das Herausfallen der Alten aus der Arbeit, von dem wir schon gesprochen haben. Es gibt aber noch andere Ebenen, also zum Beispiel auf einer kulturell-symbolisch-diskursiven Ebene schlägt sich diese Dissoziation des Alters in sehr negativen Altersdiskursen und Altersbildern nieder. Was natürlich auch zusammenhängt jetzt mit dieser materiell-ökonomischen Dimension des Herausfallens aus der Arbeit, also dass die Alten als weniger leistungsfähig gelten, was ja unmittelbar verbunden ist mit bestimmten kapitalistischen Produktivität und Leistungsnormen, dass sie als gesellschaftliche Last gelten, weil sie eben gesellschaftlich erhalten werden müssen, aus der Mehrwertmasse, aus der Gesamtgesellschaft, die im Kapitalismus produziert wird. Es gibt dann aber auch weitere Diskurse, wie Konnotationen von Alter mit Krankheit und Verfall, wo ich auch merke, dass das auch durchaus auch sehr stark mit diesem kapitalistischen Arbeitsfetisch auch sehr stark zusammenhängt. Also dass auch das nicht unabhängig davon ist. Und eine dritte Dimension, sozusagen die auch vorher schon angesprochene sozialpsychologische Dimension, also da geht es eigentlich sozusagen darum, wie wir als Individuen eigentlich alt werden, wie wir zum Altern stehen. Und da schlägt sich diese Dissoziation des Alters eben in so eine Verdrängung des Alterns auch nieder. Ne? Also wie ich vorher schon angesprochen habe, wir dissoziieren uns eigentlich so ein bisschen vom Altern, speziell von unserem alternden Körper und imaginieren uns sozusagen irgendwie auch als alterslos. Was meines Erachtens auch als die Grundlage bildet für das, was heute die Anti-Aging-Medizin betreibt, sozusagen. Also, nämlich sowohl von der Logik als auch auf einer psychosozialen Ebene sozusagen, dass es auch Menschen gibt, die sich vom Alter dissoziieren wollen und müssen. Also sozusagen. Also, das ist sehr, sehr grob und sehr schematisch, ist eigentlich nur und relativ abstrakt, dass ich unter Dissoziation des Alters verstehe, als einen sowohl auf gesamtgesellschaftlich, also auf individueller Ebene ein der Umgang mit dem Altern an sich und auch mit alten Menschen vor dem Hintergrund kapitalistischer Gesellschaftsverhältnisse. Die Dissoziation des Alters bedeutet auch, dass die Alten keinen Ort im gesellschaftlichen Alltag finden. So wie sich die Einzelnen ihr eigenes Altern nicht annehmen können, sich vom Alter dissoziieren müssen, so werden die Alten in eigens dafür vorgesehene Orte abgeschoben. Das Alter und ein Umgehen mit den Alten kann nicht an den üblichen Orten des Alltagslebens geschehen. Es muss ein eigens dafür vorgesehener Ort geschaffen werden, der vom Rest des gesellschaftlichen Lebens getrennt ist. Das Altenheim ist eine Verwahrungseinrichtung für Überflüssige. Auch wenn sich zunehmend bemüht wird, den Altenheimen einen bunten und lebensfreundlichen Anstrich zu geben, ihre grundlegenden Maßnahmen bleiben Freiheitsentzug und Ruhigstellung durch Medikamentierung. Für die meisten Menschen ist die Perspektive, in einem Altenheim leben zu müssen, ein Horror. Die Alten selbst sehen sich unter Druck gesetzt, dankbar noch für jede Geste der Zuwendung und Pflege sein zu müssen. Andreas Stückler spricht von den überflüssigen Alten. Das habe ich genannt, die überflüssigen Alten. Also da habe ich im Versuch genau herauszuarbeiten, wie vor dem Hintergrund dieses kapitalistischen Arbeitsfetischs, der verbunden ist mit, also resultiert aus der Verwertungslogik, dass sozusagen nur etwas von Wert ist, das in kapitalistisch verwertbar ist. Und dass sozusagen der negative Status des Alters und in dem Fall jetzt speziell von alten Menschen eben genau aus diesem Herausfallen des Alters, jetzt speziell aus der Arbeit, resultiert. Und auf einer Subjektebene oder vielleicht nochmal allgemeiner habe ich dann auch so einen Abschnitt gehabt, wo ich mich beschäftigt habe mit Diskursen vom Frühkapitalismus bis in die Gegenwart, so relativ grob. Ich versuche so Diskurse zu rekonstruieren, die sozusagen die Tötung der Alten als eine gesellschaftlich legitime Beseitigung einer gesellschaftlichen Last auch konstruiert wird. Also das zieht sich auch schon sehr lange durch die Geschichte. Und habe sehr bald bemerkt, dass es da auch einen Zusammenhang gibt, dass wenn man sich jetzt so Diskurse vor allem im Hintergrund des demografischen Wandels auch ansieht, dass es in der Struktur dieser Diskurse, dass die eigentlich eins zu eins argumentieren oder von der Argumentationslogik genauso Euthanasiediskursen auch entsprechen, wie sie im 19. Jahrhundert entstanden sind, auch von den Nationalsozialisten sehr stark, die ja im Übrigen auch alte Pflegebedürftige ja auch getötet haben und Pflegeheime also euthanasiert haben. Also das ist auch eine Logik, die schon mit dem ganzen Vernichtungspotenzial eigentlich auch schon historisch sichtbar geworden ist. Und was ich da sozusagen schon auch gemerkt habe, in dieser Beschäftigung mit dem Zusammenhang zwischen Euthanasiediskursen und Diskursen einer Tötung der altersgesellschaftlichen Last, ist, dass ja auch sozusagen jetzt, wo der demografische Wandel auf die politische Agenda gerückt ist, ja plötzlich auch wieder Sterbehilfediskurse ziemlich auf dem Vormarsch sind, die eben genauso strukturiert sind. Da war ich besonders damit befasst, dann nämlich auch mir zu überlegen, was diese Schwerkraft von Sterbehilfediskursen, auch diesen aktuellen Sterbehilfediskursen ausmacht. Und vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und vor dem Hintergrund, dass die Alten immer mehr werden, bin ich da irgendwie auch zu der Einsicht gekommen, dass es eben gerade auch die moderne Subjektform als solche ist, die sich eben nur als autonome und als geschäfts- und rechtsfähige irgendwie denken kann, die sozusagen diese negative Bewertung des Alters auch irgendwie schon immer mit sich mitschleift, weil Altern durchaus auch faktisch, also dadurch, dass man nicht mehr arbeitet, aber dann spätestens, wenn man pflegebedürftig wird, wenn man dement wird beispielsweise, das ist ja, diese Wahrscheinlichkeit steigt ja mit hohem Alter. Und dass das sozusagen ein Aggregatzustand menschlicher Existenz ist, der deshalb so negativ bewertet wird, weil er so massiv im Widerspruch zu modernen Subjekten und zur wertförmigen modernen Subjektform steht, die sich sozusagen über Arbeit identifiziert und über Geschäfts- und Rechtsfähigkeit identifiziert. Die Diskurse um Sterbehilfe sind nicht unabhängig davon zu bewerten, wie gesellschaftlich etwa über Alter gesprochen wird. Es geht längst nicht einfach nur um die Frage, ob ein selbstbestimmtes Austreten aus dem Leben bei einer unheilbaren und leidvollen Krankheit möglich ist. Nicht zufällig sind die Diskussionen um die Sterbehilfe laut und wahrnehmbar geworden, als Anfang der 2000er auch das sogenannte Demografieproblem und die vermeintliche Überalterung der Gesellschaft erstmals Schlagzeilen machten. Die Diskussionen um Sterbehilfe beschränken sich nicht auf Sterbenskranke. Sie beziehen sich zuweilen auch auf Menschen, die bloß über 70 sind und mit dem Leben abgeschlossen haben. Ist aber der Umstand, mit dem Leben abgeschlossen zu haben, nicht eng mit dem Gefühl verbunden, überflüssig zu sein, ein überflüssiger Esser zu sein und anderen zur Last zu fallen? Und überhaupt, was soll das eigentlich für ein Leben sein? Lohnarbeit ein Leben lang und immer länger? Das Renteneintrittsalter soll sowieso immer höher gesetzt werden? Und dann wird man ein passiver Empfänger knapp bemessener Transferleistungen und nicht sonderlich angesehener Dienstleistungen. Dass man Angst vorm Alter hat und im Alter vielleicht früher aus dem Leben gehen möchte, hängt wohl weniger mit dem Umstand körperlicher Gebrechlichkeit zusammen, als mit dieser Dimension der Dissoziation des Alters. Dass Altenheime die traurigen Orte sind, die sie sind, hängt mit einem anderen Zustand zusammen, der als Stichwort in dieser Sendung bereits angesprochen wurde. Der sogenannte Pflegenotstand oder die Pflegekrise. Die Soziologin Tina Haubner fasst hier zusammen, was mit diesem Stichwort gemeint ist. Der Personalmangel in der Pflege ist ein ganz enormes Problem. Ich hatte ja schon eben über den demografischen Wandel gesprochen. Das heißt, wir haben eine Zunahme an Multimorbidität bei alten Menschen. Das heißt, es gibt verschiedene Erkrankungen, die gleichzeitig auftreten. Wir haben eine starke Zunahme an Demenzerkrankungen und Demenzerkrankungen sind sehr betreuungs- und pflegeintensiv. Gleichzeitig, und das ist immer das Argument, wird gesagt, haben wir einen ganz krassen Fachkräftemangel, vor allem in der Pflege, weil sozusagen die geburtenstarken Jahrgänge sich jetzt in den nächsten Jahrzehnten bemerkbar machen. Deswegen wird dann so um das Jahr 2030 vor einem demografischen Kollaps oder Erdbeben gewarnt. Das Problem bei solchen Debatten ist immer, dass sie bestimmte sozusagen gesellschaftlich induzierte Problemlagen eigentlich demografisieren. Das heißt, wir haben es ja eigentlich nicht mit so einer Art quasi natürlicher Gesetzmäßigkeit zu tun, sondern hier rächt sich einfach auch eine ganz bestimmte Pflegepolitik der letzten Jahrzehnte. Das heißt, der Pflegeberuf ist unheimlich unattraktiv, weil er ganz viel abverlangt, weil er sehr zeitintensiv, sehr arbeitsintensiv ist, weil er unheimlich verantwortungsvoll ist und spezifische Qualifikationen erfordert. Und gleichzeitig ist er unheimlich schlecht bezahlt und die Leute stehen unter ganz, ganz hohem Arbeitsdruck. Und dieses Missverhältnis, gerade in einer Situation, wo eigentlich der Pflegeberuf dringend aufgewertet werden muss, weil eben die gesellschaftliche Nachfrage nach pflegerischen Dienstleistungen enorm steigen wird in den nächsten Jahrzehnten, daraus entsteht quasi eine extreme Kluft und die macht sich jetzt bemerkbar. Also man muss sozusagen diesen Fachkräftemangel, den es gerade in der Pflege gibt und den der deutsche Staat zum Beispiel über migrantische Pflegekräfte zu stopfen versucht, ernst nehmen und sozusagen das Problem an der Wurzel angehen. Und das Problem liegt meiner Ansicht nach vor allem in der schlechten Entlohnung des Pflegeberufes und in der geringen gesellschaftlichen Anerkennung der Tätigkeit. Dabei schließt sich wieder der Bogen zum Geschlechterverhältnis. Sind es doch die Pflege im Allgemeinen und die Altenpflege im Besonderen, die überwiegend an Frauen delegiert werden. Das gesellschaftlich gering geschätzte, weiblich konnotierte Arbeit und Alter. Also man könnte sagen, hier ist insofern vielleicht eine Wechselwirkung zu finden, dass wir einerseits geschlechtsspezifisch, und darauf haben jetzt ja auch einfach Generationen von GeschlechterforscherInnen hingewiesen, sorgende und betreuende Tätigkeiten abgewertet werden gegenüber eher als gemeinhin produktiv gefassten Tätigkeiten. Und das betrifft natürlich den Bereich der Pflege gleichermaßen wie zum Beispiel den der Erziehung. Man könnte jetzt sagen, dass hier in gewisser Weise insofern nochmal ein Unterschied zu sehen ist, dass insbesondere in einem Sozialstaat, der zunehmend sich als Sozialinvestitionsstaat versteht und in dem es ganz stark eben auch schon darum geht, auch im frühkindlichen Alter quasi in den Betreuungsinstitutionen eine Bildungspolitik zu verankern, die Potenziale und Ressourcen fördert. Unter diesen Bedingungen ist natürlich die Betreuung und die Förderung und die Erziehung von Kindern im flexiblen Kapitalismus immer auch eine Ressource. Das gilt natürlich erheblich viel weniger für Sorge, Versorgung und Betreuung im höheren Alter. Nichtsdestotrotz ist das Thema Pflegekrise gerade natürlich ein großes, weil es weniger andere Bereiche gibt, in dem eben der Fachkräftemangel und die Bewältigung der Situation so prekär sind wie in diesem Bereich. Und hier haben wir natürlich eine doppelte Verknüpfung der Themen Alter und Geschlecht. Erstmal sind diejenigen, die auf institutionelle Pflege angewiesen sind, wirklich in ihrer ganz überwiegenden Mehrheit Frauen. Und das liegt an unterschiedlichen Faktoren. Es wird aber dadurch verstärkt, dass Frauen nicht nur im Durchschnitt länger leben, sondern dass sie in der Regel auch noch Männer haben, die 2, 3, 4 Jahre älter sind als sie. Also rein theoretisch mit der unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Lebenserwartung müsste in heterosexuellen Paaren eigentlich sozusagen das Altersverhältnis umgekehrt sein zwischen den Partnern. Also Frauen müssten eigentlich jüngere Männer heiraten, könnte man sagen. Diese Konstellation hat zur Folge, dass ein Großteil der Männer im häuslichen Bereich von der eigenen Frau oder Partnerin gepflegt werden, während dann, wenn für die Frauen die Pflegebedürftigkeit ansteht, sie entweder schon verwitwet sind oder der Mann selber schon so alt ist, dass er die Pflege nicht mehr übernehmen kann. Und das hat eben zur Folge, dass wenn wir heute über Probleme der Pflege reden und insbesondere über Probleme im stationären Bereich, wenn Menschen nicht mehr ambulant zu versorgen sind, dann ist das etwas, was vor allem Frauen betrifft. Und dann haben wir nochmal eine zweite Ebene da drin, denn unter den Bedingungen, dass es einen eklatanten Mangel an Fachkräften gibt, haben wir hier, da hat auch meine Kollegin Tina Hauptner ausführlich zugearbeitet, wie verschiedenste Formen nicht regulär entlohnter Arbeit genutzt werden, um die Pflegekrise zu bearbeiten. Dazu gehört neben der Rekrutierung osteuropäischer Pflegekräfte zum Beispiel auch die zunehmende Institutionalisierung und auch Förderung von freiwilligem Engagement in diesem Bereich. Und hier erleben wir immer wieder, dass dafür gerne insbesondere die jungen Alten, also die noch fitten, gesunden, Verrenteten, die viel Zeit haben, adressiert werden. Und wir wissen eben hier auch die Geschlechtsspezifik, dass davon in der Regel vor allem qua sozusagen geschlechtsspezifischer Kodierung der Pflege vor allem Frauen adressiert werden. Und hier kann man als allerletztes auch noch den Bogen zur Klassenfrage und zur ökonomischen Frage schließen, denn das Thema Altersarmut ist unter den gegebenen Bedingungen, das wird sich zukünftig ändern, vor allem ein Problem älterer, alleinstehender Frauen. Und das sind wiederum häufig dann diejenigen, die zum Beispiel über Engagement in der Pflege, das aufwandsentschädigt ist, sich über diese Form der Pflegeleistungen etwas hinzuverdienen. Und da schließen sich sozusagen die Kreise Alter, Klasse und Geschlecht. Ich möchte schimpfen auf die jungen Leute und ihre Scheißwelt, denn es wird alles immer schlimmer. In der Traufhalle steck ich die ganze Zeit. Zu Beginn dieser Sendung wurde angeführt, dass sich erst mit dem Kapitalismus eine spezifische Dreiteilung des Lebens etabliert, die Phase der Sozialisierung und Ausbildung, die Erwerbsphase und die Phase des Ruhestands. Es ist die dritte Phase, die mit dem Alter korrespondiert. In jüngster Zeit wird allerdings die Phase des Alters selbst noch einmal in unterschiedliche Abschnitte gegliedert. Und deswegen hat sich dann im Laufe, aber eigentlich erst so im letzten, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vielleicht sogar auch eher im letzten Drittel, so eingebürgert, nochmal das Alter zu unterscheiden in ein drittes Alter und in ein viertes Alter. Also gemeint ist damit, und da gibt es keine so ganz klar institutionalisierte Grenze, das wird häufig eher an der Gesundheit oder auch an der Frage der Pflegebedürftigkeit festgemacht, also ein eher junges Alter, nämlich die Phase des Ruhestands, in denen die Menschen selbsttätig und eigenständig leben, wird unterschieden von der Hochaltrigkeit, wo Menschen zunehmend zum Beispiel auf Pflege oder Versorgung angewiesen sind oder an Demenz erkranken. Und manche haben jetzt sogar schon angefangen, ein fünftes Alter auszurufen, also wirklich das der Höchstaltrigkeit, also quasi wirklich diese Phase des unmittelbaren Lebensendes. Aber wir sehen also, dass sich auch hier nicht, dass hier nicht statisch ist und natürlich gerade mit der demografischen Entwicklung auch neue Konstruktionen, und da ist vielleicht auch gleich noch ein spannender Punkt zu sprechen, auch neue Bedeutungszuschreibungen an das Alter passieren. Mit dieser näheren Betrachtung des Alters geht auch eine Differenzierung in der Wertung des Alters einher und der Anforderungen an das Alter. So ist etwa die Rede vom Active Aging. Das aktive Altern hat eigentlich sehr viele Implikationen auf verschiedenen Ebenen. Das ist ja in der Gerontologie eigentlich zum heute dominanten Altersbild auch geworden und inzwischen auch zu dem alterspolitischen Konzept auch geworden hinsichtlich der Bewältigung oder der politischen Verwaltung des demografischen Wandels. Dass sozusagen aktives Altern jetzt im Sinn auch länger zu arbeiten oder noch aktiv zu sein im Ruhestand, beispielsweise sich bürgerschaftlich zu engagieren, aber natürlich auch länger gesund zu bleiben. Wenn man jetzt auch am Altersbild stehen bleibt, also wenn man sich jetzt nur konzentriert, einmal zunächst auf die Ebene des Altersbildes, kann man natürlich auf den ersten Blick schon sagen, dass sich das Altersbild dadurch schon durchaus stark gewandelt hat. Also es gibt ja dieses Konzept des aktiven Alterns, ist ja auch sehr stark verbunden mit dem Begriff der jungen Alten. Und das ist wiederum, da gibt es ja so gerontologische Konzepte wie so Differenzierungen in drittes und viertes Alter. Also dritte Alter wären jetzt sozusagen diese jungen Alten, die noch sehr gesund sind und ein hohes Aktivitätspotenzial haben. Also es wären genau diese jungen Alten, die Gerontologie heute so stark propagiert. Während sozusagen das vierte Alter eher so im Bereich der Hochaltrigkeit, so mit 80 ungefähr, beginnt, wo die Wahrscheinlichkeit für Pflegebedürftigkeit dann größer wird und wo größeres Risiko hat, auch abhängig zu werden. Worum es in diesen, zumindest oberflächlich betrachtet, in diesen Konzepten geht, ist durchaus in einem positiven Sinne die Botschaft, dass im Alter nicht gleich Alter ist und dass das Alter sozusagen, dass diese überkommenen, defizitorientierten Perspektiven eigentlich eine unzureichende Beschreibung des Alters sind und alter Menschen sind, weil sie im Prinzip auch nur auf eine Minderheit alter Menschen zutreffen, nämlich auf Hochaltrige und Pflegebedürftige. Auf der anderen Seite, meine These ist, um jetzt auch die Dissoziation des Alters wieder ins Spiel zu bringen, ist, dass es sich bei diesem Wandel dieses gesellschaftlichen Altersbildes, das jetzt oberflächlich sehr viel positiv ist, sozusagen um einen immanenten Formwandel innerhalb der Dissoziation des Alters handelt, durch den negative Altersbilder und auch altersbezogene Ungleichheiten eher noch reproduziert und teilweise sogar verschärft werden. Um jetzt wieder auf der Ebene des Altersbildes zu bleiben, lässt sich schon auch sehen, dass wenn man sich genauer anschaut, wie über dieses aktive Altern verhandelt wird und über diese jungen Alten, die damit assoziiert werden, dass das ja genau genommen nicht einer Überwindung defizitorientierter Altersbilder gleichkommt, sondern eigentlich werden die ja nur in die Hochaltrigkeit, sozusagen vom dritten in das vierte Alter verlagert. Und gerade diese Hochaltrigkeit wird nun besonders negativ wahrgenommen und sehr stark von den jungen Alten noch abgegrenzt. Also dieses vierte Alter, wenn man sich da, also medial schlägt sich das auch gut nieder, ne, in so Bildern. Man hat auf der einen Seite die Bilder der jungen Alten mit ihren Nordic Walking Stöcken oder die sich auf der Universität weiterbilden oder die sich bürgerschaftlich engagieren, die noch gesund und fit sind. Und wenn es um Hochaltrige geht, hat man immer dieses Bild, so ein Bild von einem dahinsiechenden, pflegebedürftigen alten Menschen. Und sozusagen dieses junge Alter, also dieses junge Alter, diese Konstruktion des jungen Alters geht aus meiner Sicht sehr stark einher mit seiner eigentlich einer Binnendifferenzierung des Alters, wobei jetzt alle negativen Konnotationen, die das Alter früher ganz pauschal getroffen haben, sich jetzt nur noch eigentlich auf das vierte Alter der Hochaltrigen und der Pflegebedürftigen bezieht. Und was das aktive Altern dabei auch angeht, das wäre dann so ein zweiter Punkt, warum das nicht so ohne weiteres nur einer Positivierung des Altersbildes entspricht, ist, dass es auch einen unmittelbaren Connect zu Anti-Aging-Perspektiven und Strategien gibt, an die mittlerweile wieder eine ganze Anti-Aging-Industrie auch anknüpft. Ne? Also eigentlich geht es nur noch darum, möglichst aktiv und möglichst lang jung zu bleiben und das Altern möglichst weit zurückzudrängen und zu bekämpfen. Ja, und das fügt sich auch in so eine gesamtgesellschaftliche Tendenz zur Alterslosigkeit auch, die man sehr gut bei den sogenannten jungen Alten auch irgendwie beobachten kann. Ne? Also alt werden ja, aber bloß nicht alt sein. Und das ist sozusagen, zumindest auf der Ebene des Altersbildes, ist das so eine Implikation, eine problematische Implikation, wie ich sagen würde, die Dissoziation des Alters und auch diese Abwertung des Alters, die mit dieser Dissoziation verbunden ist, verschwindet mit dem aktiven Altern und auch mit diesem dazu korrespondierenden Bild der jungen Alten nicht, sondern erfährt nur sozusagen einen immanenten Wandel, der aber teilweise sogar negative Altersbilder reproduziert und teilweise auch zuspitzt in gewisser Weise. Aspekt des sogenannten Active Aging ist es unter anderem auch, dass die Bewohner von Pflegeheimen zunehmend zu allen möglichen Aktivitäten angeregt werden. Was ein freundliches Gesicht hat, ist jedoch mindestens doppeldeutig, taugt die Aktivierung von Heimbewohnern nicht selten zur besonders effizienten Kontrolle und Disziplinierung. Die Insassen werden mit andauernden Aktivitätsprogrammen permanent in Bewegung gehalten, um einen möglichst reibungslosen Pflegealltag zu gewährleisten. Es ist eine Form des Verhaltensmanagements, denn Heimbewohner funktionieren am besten, wenn ihre Körper geschäftige Körper sind. Die Aktivierung von Heiminsassen ist komplementär zu ihrer Ruhigstellung nach dem Motto Aktivierung der noch Aktivierbaren, Ruhigstellung der nicht mehr Aktivierbaren, also der Bettlägerigen und Dementen. Reibungslose Abläufe nach Maßgabe von Zeit- und Kosteneffizienz. Das Altenheim ist ein Ort, vor dem die meisten Menschen zu Recht Angst haben. Die Angst vor dem Alter ist auch mit der Perspektive verbunden, im Fall der Pflegebedürftigkeit an solchen Orten untergebracht zu werden. In jeder Gesellschaftsform werden sich Menschen damit auseinanderzusetzen haben, dass sie altern und irgendwann sterben müssen. Damit sind auch Verlust und Ängste verbunden. Ist es doch gerade das Alter, das uns klar macht, dass an uns etwas ist, das nicht 100% unserer Kontrolle unterliegt und damit auch nicht vollständig beherrschbar ist. Aber das heißt nicht, dass der Horror vor dem Alter ein überhistorischer Zustand sein muss. Eine derartige Angst vor dem Alter ist eng mit dem Gefühl verknüpft, dann überflüssig und eine Last zu sein. Das ist der Fall in einer Gesellschaft, in der das körperliche Angewiesensein auf die Hilfe anderer, in der Abhängigkeit und Verletzlichkeit als Probleme gelten, in der dies mit einem Ausgeliefertsein gleichgesetzt ist. Das muss keinesfalls eine überhistorische Konnotation des Alters sein, aber kann nur überwunden werden, wenn auch der Kapitalismus überwunden wird. Wenn mit dem Kapitalismus der Zwang zur Lohnarbeit, Konkurrenz und Leistungsdruck, Überflüssigmachung und soziale Segregation verschwinden. Bis dahin kann eine Aneignung des Alters nur in einem revoltierenden Altern bestehen. Also grundsätzlich, was so postkapitalistische Perspektiven angeht, ist es also aus der Perspektive einer kritischen Theorie natürlich immer schwierig. Und ist man ja versucht, sich davor zu hüten, jetzt irgendwie konkret auszumalen, wie dann zum Beispiel auch das Altern jenseits des Kapitalismus sein könnte, weil es ja in Wahrheit ist es so, dass wir nicht wissen können, wie es nach dem Kapitalismus ist. Dazu sind wir zu stark sozialisiert in dieser Gesellschaftsform. diese Bedenken habe ich natürlich auch beim revoltierenden Altern. Dieses revoltierende Altern, das geht auf Jean-Marie zurück, um es korrekt zu zitieren. Ich bin nämlich nicht direkt über Jean-Marie drauf gestoßen, sondern durch eine österreichische Bildungswissenschaftlerin, die heißt Barbara Pichler. Und bei ihr, sie hat sich auf Jean-Marie bezogen, und so bin ich auf dieses revoltierende Altern gestoßen. Und im Wesentlichen ist das auch so eine Idee von Jean-Marie, die mir ganz gut gefällt und die mich mir als Perspektive an sich gut vorstellen könnte, dass man sozusagen sich mit seiner eigenen Endlichkeit und mit dem Altern auch abfinden kann. Oder abfinden ist das falsche Wort, ist vielleicht dafür, aber dass man das akzeptieren kann, ohne sich gleichzeitig völlig darin zu ergeben. Das ist ungefähr das sehr vereinfacht, was Jean-Marie unter revoltierendem Altern versteht. Das gefällt mir als Perspektive ganz gut. Sozusagen wieder aus dieser Perspektive einer radikalen Kapitalismuskritik und einer kritischen Theorie ist das aber wiederum etwas, das ich mir erst vorstellen kann, jenseits des Kapitalismus. Also das ist nicht zu verstehen als irgendwie ein Rezept, das irgendwie zu verordnen wäre, um jetzt hier und heute immanent, systemimmanent sozusagen, einen Beitrag zu einer Verbesserung des Altersbildes oder zu einer Verbesserung des Umgangs mit dem Altern beizutragen, sondern eigentlich ist das etwas, das ich mir erst vorstellen kann, was eigentlich erst jenseits des Kapitalismus wirklich denkbar ist. Um sozusagen revoltierend altern zu können, Jean-Marie spricht, glaube ich, auch davor, das Altern irgendwie anerkennen, aber sich nicht darin zu ergeben, sinngemäß. Und eine Grundvoraussetzung dafür wäre natürlich, dass man das Alter das nächste Mal anerkennen kann. Und warum das sozusagen, in meiner Theorie geht eigentlich durch die Bank darum, warum das Altern nicht akzeptiert und anerkannt werden kann unter kapitalistischen Bedingungen. Weil das etwas ist, das schon einmal völlig quer steht zu unserer modernen Subjektivität, die sich über Arbeit und damit einhergehend auch über Aktivität, über Produktivität und auch über Jugend identifiziert. Also das ist sozusagen schwierig, so Perspektiven zu entwickeln. Der alternde Mensch nimmt die Vernichtung an, wissend, dass er in dieser Annahme sich selbst nur dann bewahren kann, wenn er sich revoltierend gegen sie erhebt, dass aber seine Revolte zum Scheitern verurteilt ist. Ich anerkenne das Altern in allen seinen resignativen Konsequenzen, aber ich finde mich nicht damit ab und behaupte gerade darin, gegen alle Rollenzwänge, Diktate und Entfremdungen, meine persönliche Freiheit. Wir gehen spazieren durch den Park, Hand in Hand, die Taschen voll Medikamente mit altem Brot und Liquid Ecstasy und Enten. Ihr hörtet hier eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Zu hören waren Auszüge aus Telefongesprächen mit Silke van Dijk, Andreas Stückler und Tine Haubner. Die hier dargelegten Überlegungen zu einer kritischen Theorie des Alterns bleiben skizzenhaft und fragmentarisch. Näheres ist bei den genannten Autoren bzw. Autorinnen nachzulesen. Der Text »Die Dissoziation des Alters – Elemente einer kritischen Theorie des Alterns« ist online bei kritiknetz.de erschienen. Verwiesen sei auch auf einen Text von Andreas Urban, der in der 15. Ausgabe der Zeitschrift »Exit – Krise und Kritik der Warengesellschaft« erschienen ist. Titel hier »Altern und Wertabspaltung – Grundrisse einer kritischen Theorie des Alters und Alterns in der warenproduzierenden Gesellschaft«. Es verbleibt mit freundlichem Gruß Lukas. Hilfe, Hilfe! Wutpilger, Streifzüge.